Kundgabe 1960. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.06.1941. Dämonisches Wirken. Notwendigkeit göttlichen Eingriffes. Eine kleine Weile noch und ihr werdet meiner Worte gedenken, die ich auf Erden gesprochen habe, dass die Welt ein Chaos sein wird in jeder Weise. Ihr werdet bald erkennen, wohin die Lieblosigkeit der Menschen untereinander führt. Ihr werdet, so ihr noch einen Funken Liebe in euch habt, erkennen die Macht des Widersachers, der alles aufhetzt und gegeneinander treibt. Sein Wirken ist dämonisch, und dämonisch handeln daher auch die Menschen in ihrer Lieblosigkeit. Und so greife ich ein, um durch eine scheinbare Unordnung doch wieder die Ordnung herzustellen, auf dass der Menschheit ihre eigentliche Bestimmung vor Augen geführt werde. Wo die Menschen in ihrer Verblendung alles zerstören, ist ein Zerstörungswerk von oben unbedingt nötig, damit das Unrecht klar zutage trete und die Menschheit es erkenne als solches. Und es wird eine große Not sein, und in dieser Not steigen die Bittrufe des Menschen zum Vater im Himmel empor. Und das ist der Zweck meines Eingriffes, dass die Menschen mich suchen, dass sie wieder meiner gedenken und zu mir ihre Zuflucht nehmen. Denn anders ist dies nicht mehr zu erreichen. Nur die bitterste Not lässt sie den Weg zu mir nehmen. Und nur die bitterste Not kann die Menschheit noch ändern. Doch mein Geist wird bei allen denen sein, die mir treu sind. Sie werden mich erkennen in allem, was geschieht, und gläubig meine Hilfe erwarten. Und sie werden sprechen an meiner Statt und den Mitmenschen den Irrtum ihres Lebens vorzustellen versuchen und sie zu mir hinweisen. Und dann werde ich auch ihrer Herzen gedenken, je nach ihrer Einstellung zu mir. Ich werde Trost und Hilfe senden dort, wo nur ein gläubiger Gedanke zu mir emporsteigt. Ich werde meine Liebe allen jenen zuwenden, die ihr Unrecht erkennen und nun bittend zu mir rufen. Denn ich liebe meine Geschöpfe und will ja nur ihre Rettung aus größter Gefahr, aus einer Gefahr, die weit größer ist als das Erdenleid, das über sie kommt. Und mit meinem Geist werde ich alle erfüllen, die mir zu dienen bereit sind, damit sie ihrer Aufgabe nachkommen können und nicht wankend werden im Glauben, so die Zeit der Trübsal gekommen ist. Amen.